Doc 5, das Feature. Ich erinnere mich, wie wir manchmal in der Strafkolonie marschierten und ich mir vorstellte, dass ein Helikopter mitten auf dem Platz vor der Kantine landet und uns alle abholt. Ich dachte mir, warum kommt er nicht? Warum werden wir nicht von irgendwelchen Friedenstruppen der Vereinten Nationen befreit? Man ist da und stumm schreit man, wieso bin ich hier? Warum werden wir nicht abgeholt? Und wenn man rauskommt, denkt man, wie kann ich die anderen rausholen? Das tut weh. Strafkolonie der Frauen. Politische Gefangene in Belarus erzählen. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Theaterhaus Stuttgart, Juli 2019. Die Performance No Voice, Nobody mit der belarussischen Musikerin und Kulturmanagerin Maria Kolesnikova. Und irgendwie ist es immer, es steht immer ein Wahl. Sie spricht projiziert auf eine Leinwand. Weil frei zu sein, es ist immer schwieriger als alles akzeptieren, was schon da ist. Ein Jahr später, im Sommer 2020, wird sie international bekannt. Als sie gemeinsam mit Svetlana Tichanowskaja und Veronika Tsepkala Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl herausfordert. Auf weiteren Leinwänden erscheinen Aufnahmen von Straßenprotesten in Minsk aus dem Jahr 2010. Davor die echte Maria. Mit ihrer Flöte ganz in Schwarz. Sie wird von einer Menschengruppe eingekreist. Sie nehmen ihr die Flöte ab, halten ihr den Mund zu. Die Szene wirkt im Nachhinein prophetisch. Gut ein Jahr später wird Maria in Minsk mitten auf der Straße von KGB-Mitarbeitern umzingelt und in einen Minibus gezerrt. Ich wache also auf, weil ich von 6 Männern geweckt werde. Sie tragen keine Uniformen. Ich öffne die Augen, weil geschrien, gerüttelt und an meiner Decke gezogen wird. Ich öffne die Augen und sehe diese Männer. Anastasia Bulybenka ist gerade 19 geworden, als sie am 12. November 2020 in Minsk verhaftet wird. Dass es 6 sind, habe ich erst später gemerkt. Ein Haufen Männer, beängstigend. In den ersten Sekunden weiß ich nicht weiter. Ich habe nur ein Höschen an, so schlafe ich nun mal. Ich glaube, in der ersten Sekunde dachte mein Gehirn an etwas ganz anderes. Sie zogen an meiner Decke, sie zogen an der Decke. Sie wollten mein Telefon, doch das lag in der Küche. Ich wurde vom Dekanat angerufen. Ich müsse dringend vorbeikommen. Maria Kolenik. Der Grund wurde mir nicht genannt. Ich habe gespürt, dass etwas nicht stimmt. Denn die Stimme wirkte sehr nervös. Ich dachte, sie wollen mir die Exmatrikulation androhen oder ein prophylaktisches Gespräch führen. Als ich rausging, kamen sie direkt auf mich zu. Der eine zeigte mir den Dienstausweis. Sie sagten, wir sind vom KGB. Maria, Sie sind eine Verdächtige. Hier ist der Paragraph. Kommen Sie mit, wir werden jetzt die Wohnung durchsuchen. Geben Sie mir bitte Ihr Handy. Wir sind wach geworden, als an unsere Tür geschlagen wurde. So gegen 8 Uhr in der Früh. Alana Gebremariam. Ich wäre nicht aufgestanden, aber mein Freund ist hin, um nachzuschauen. Ich, was ist los? Er, Sie sind da. Ich, wer? Er versucht schnell aufzuräumen. Ich schaffe es gerade noch, eine Hose und ein Oberteil anzuziehen. Da haben sie schon die Tür eingeschlagen. Ich hatte diese Decke in der Hand und sie haben es nicht verstanden, bis sie meine nackten Brüste gesehen haben. Dann haben sie aufgehört. Später haben sie mir was zum Anziehen gegeben. Diese ersten 2 oder 3 Sekunden habe ich immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich hatte immer das gleiche Gefühl, wie wenn alles in dir drin zusammengedrückt wird. Es ist mir ein Rätsel, wie sie in die Wohnung gekommen sind, ohne die Tür aufzubrechen. Anastasia Bulybinka wird zusammen mit 10 anderen Studierenden und einer Dozentin verhaftet. Der 12. November 2020 wird im Volksmund als Schwarzer Donnerstag bezeichnet. Die damals Festgenommenen gehören zur Protestbewegung gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl. Ihnen wird die Organisation der Studierendenproteste vorgeworfen. Zum Zeitpunkt der Festnahme ist die Spitze der Opposition bereits außer Landes oder im Gefängnis, so wie Maria Kolesnikova. In einem Brief berichtet sie über ihre Festnahme. Vor genau 3 Wochen wurde ich im Stadtzentrum von Minsk entführt. Um die Macht der einen Person zu bewahren, geschehen im Zentrum Europas Entführungen, Prügeleien und Morde an denen, die nicht einverstanden sind. Diese Verbrechen geschehen immer anonym und bleiben immer ungestraft. Aber hinter ihnen stehen immer konkrete Menschen aus konkreten Strukturen in konkreten Positionen. Dieses Mal werden ihre Namen bekannt werden. Nach meiner Entführung wurde ich gewaltsam in das Büro von Innenminister Kerbenkov gezwungen. Er hat geschrien, mich beleidigt und mir gedroht. In seinem Büro fand auch ein Gespräch mit 2 anderen Herren, Kasakiewicz und Pawluchenka, statt. Ihr könnt sie oft auf den Seiten der offiziellen Medien sehen. Sie haben mir ein Ultimatum gestellt. Entweder ich verlasse das Land und mache im Ausland was auch immer, oder ich werde rausgebracht. Lebendig oder zerstückelt. Mir würden die Finger gebrochen, ich würde für 25 Jahre in den Knast gesperrt, wo ich Hemden für Sicherheitskräfte nähen würde. Maria Kolesnikova wird von KGB-Leuten verschleppt und zur ukrainischen Grenze gebracht, lässt sich aber nicht aus dem Land werfen. Stattdessen wird sie zu 11 Jahren Strafkolonie verurteilt. In der Strafkolonie wird sie Uniformen für die Sicherheitskräfte nähen. So wie viele andere, die auf ein Ende der Diktatur Lukaschenkas gehofft haben. Ich landete mit 2 gleichaltrigen Studentinnen in einer Zelle. Das KGB-Gefängnis ist rund, daher wird es Amerikanka genannt. Die Zellen sind wie Pizzastücke geformt. Unsere Zelle war sehr dreckig. Es gab keine Toilette, nur einen Plastikeimer. Ich denke, das ist Teil des psychologischen Drucks. 2-mal am Tag durfte man den Eimer rausbringen und waschen. Dieser Eimer direkt neben der Futterluke. Und alle 15 Minuten wird durch das Loch in der Tür geschaut. Im KGB-Gefängnis sind die Regeln streng. Die Mitarbeiter rauchen nicht und sprechen auf den Fluren nicht miteinander, sondern pfeifen sich Chiffren zu. Die Atmosphäre ist ein bisschen wie in einem amerikanischen Film. Die Studierenden bleiben 5 Tage beim KGB. Dann werden sie in das U-Haftgefängnis in der Володарського Straße verlegt. Im Володарського-Gefängnis sieht es eher aus wie in einem Gefängnis in einem billigen russischen Fernsehfilm. Ich komme herein. Es ist völlig verraucht. An den Wänden ein paar Ikonen. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Kaum fällt die Tür zu, stürzen alle auf mich los. Wann wurdest du festgenommen? Was gibt es Neues? Was ist da draußen los? Ich bin wie gelähmt. Ich habe unsere Geschichte erzählt. Es wurde auch gleich nach Kolesnikova gefragt, ob man weiß, wo sie steckt. Als ich in die Zelle gebracht werde, ist das Licht bereits aus. Auf einer Pritsche sehe ich ein Mädchen mit einem sehr dicken Buch. Sie hat nur noch ein paar Seiten übrig. Ich: Wie lange sitzt du schon? Sie: 7 Monate. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Was für ein Horror. Wie kann man es hier 7 Monate aushalten? Ich bin schockiert. Tatsächlich verbringen die Studierenden 12 Monate in Untersuchungshaft. 9 davon in der Володарського Straße. Maria Kolesnikova befindet sich zu der Zeit in einem anderen Minsker Gefängnis. Sie schreibt: Mir geht es gut. Ich stelle Fitnessrekorde auf. 30 Minuten laufen an der frischen Luft, jeden Tag. 130 Mal Bankdrücken, einmal 70, einmal 60. Damit das klar ist. Vor 3 Monaten bin ich 5 Minuten gelaufen und habe 10 Liegestütze geschafft. Das war's. Nach 5 Monaten hatte ich das erste Mal Besuch. 45 Minuten mit meiner Mutter. Die Zeit verging wie im Flug. Hinter der Scheibe, das war schwer. Die U-Haft war endlos. 1 Jahr U-Haft. Im Frühjahr dann bekamen wir Akteneinsicht und ich habe die Mitbeschuldigten kennengelernt. Auch meinen jetzigen Freund und die anderen. Es war wie ein Jugendtreff. Wir haben die Akten durchgeschaut und gequatscht. Harmloses Zeug. Von wegen, schaut mal, wie gut ich auf diesem Foto aussehe. Unsere Chats, voll kindisch. Wie wir uns zu den Demos verabreden. Was hat das mit Verbrechen zu tun? Im Mai 2021 kommt es zur Anklage gegen die Studierenden. Der Vorwurf? Aktive Teilnahme an Gruppenhandlungen, die die öffentliche Ordnung grob verletzen. Es ist ein Schauprozess. Die meisten anderen Prozesse gegen die Opposition werden später unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Gerichtstermine sind anstrengend. Physisch und emotional. Wir hatten 26 Sitzungen. Es ging um 6 Uhr los. Ausziehen und in die Hocke. Wir werden nackt durchsucht. Gewöhnliche Angeklagte werden das nicht, nicht mal Mörderinnen. Die Kindsmörderin in meiner Zelle musste sich kein einziges Mal vor Gericht ausziehen. Das wurde gemacht, um uns zu demütigen. Die Mädchen mussten auch ihre Slip-Einlagen rausnehmen, während der Menstruation. Das war einfach nur Schikane. In den Pausen mussten wir in den sogenannten Bechern warten. Das sind so Abstellkammern, einmal 1 Meter groß. Zum Gericht und zurück ging es in Handschellen auf dem Rücken. Vor Gericht erscheinen als Zeugen hauptsächlich Vertreter der Universitäten. Mein Dekan kam herein. Er wollte mir nicht in die Augen schauen. Er sagte, er könne mich in keiner Weise beurteilen. Ich bin aufgestanden. Ich habe eine Danksagung von Ihnen an meine Mutter gerichtet, für die gute Erziehung der Tochter. Wie kann es sein, dass Sie nichts über mich sagen können, wo Sie das unterschrieben haben? Vor dem Gerichtsgebäude versammeln sich Mitstudierende, die den Prozess beobachten wollen. Sie werden jedoch nicht ins Gebäude gelassen, sondern festgenommen. Drin werden die Zeugenaussagen der Uni-Mitarbeiter verlesen. Alle von den KGB-Offizieren aufgenommenen Zeugenaussagen waren wie aus dem Kopierer, wortwörtlich gleich. Als unsere Anwälte danach fragten, konnte niemand etwas dazu sagen. Weil es im KGB-Verhör so läuft. Egal, was du sagst. Sie geben dir am Ende ein ausgedrucktes Blatt, scheinbar deine Aussage, aber anders formuliert. Und das unterschreibst du. Fast alle Zeugen haben unterschrieben. Nach 26 Verhandlungstagen fällt das Urteil. Einer ist geständig und kommt mit 2 Jahren davon. Alle anderen werden zu je 2,5 Jahren verurteilt. 2,5 Jahre Strafkolonie. An gewöhnlichen Verhandlungstagen wurden uns im Käfig die Handschellen abgenommen. Aber zur Urteilsverkündung mussten wir mit Handschellen auf dem Rücken aufstehen. Trotzdem habe ich meiner Mutter am Ende noch ein Victory gezeigt. Ich habe dafür die Arme verdreht, so gut es ging. Die blauen Flecken waren später noch eine Weile da. Aber ich habe das Victory-Zeichen gemacht, weil ich es wirklich wollte. Außerdem haben wir alle zusammen so eine kleine Performance gemacht. Nach dem Urteilsspruch haben wir alle mit den Handschellen gerasselt. Zuletzt habe ich meiner Mutter noch zugerufen, dass ich sie liebe. Sie meinte später, das sei nicht meine Stimme gewesen, sondern so ein tierisches Gebrüll. Da 1 Jahr U-Haft wie 1,5 Jahre Strafkolonie zählt, hat Anastasia noch eine Reststrafe von 1 Jahr. Ende November 2021 wird sie in die Strafkolonie verlegt. Zuerst war ich euphorisch, völlig ohne Grund. Meine ersten Briefe klangen, als sei ich freigekommen. Die Blumen, die Vögel, der Himmel. Von der Größe des Himmels wurde mir schwindlig. Die Sterne am ersten Abend. Im Untersuchungsgefängnis mussten die Hände beim Gehen immer hinter dem Rücken bleiben. Das ganze Jahr lang musste man mit Händen auf dem Rücken gehen und mit dem Gesicht zur Wand stehen. Dort habe ich mir das schnell abgewöhnt. Trotzdem herrschen strenge Regeln. Wer dagegen verstößt, kommt in Einzelhaft. Oder für alle sichtbar in einen Käfig. Maria Kalenik ist auch eine der verurteilten Studierenden. Es gibt diesen Käfig für den Fall eines Vergehens, für die Zeit, bis entschieden ist, was mit der Person passiert. Bis zur Klärung, wie sie es nennen. Eine Person kann für eine, zwei, drei Stunden in den Käfig gesteckt werden. Es ist ein Käfig, 1,5 x 1,5 Meter. Da drin steht ein Mensch. Der Käfig steht draußen. Er wird im Sommer und im Winter eingesetzt. Egal, ob es regnet oder schneit. Das gilt als Erziehungsmaßnahme. Welche Erziehungsmaßnahme zum Einsatz kommt, hängt von den Vollzugsbeamten ab. Die Insassinnen sind deren Willkür ausgeliefert. Eine Insassin nimmt Brot aus der Kantine mit. Es wird wohl gemeldet. Es gibt eine Durchsuchung, das Brot wird gefunden. Der junge Vollzugsbeamte lässt die ganze Einheit, 90 Personen, draußen in der prallen Sonne stehen und bringt ihr einen Laib Brot, ohne Wasser. Er befiehlt ihr, zu essen. Alle müssen dastehen, bis sie komplett aufgegessen hat. Wir anderen 90 müssen dastehen und zusehen, wie sie sich mit diesem Laib Brot quält. Wenn eine etwas Verbotenes getan hat, muss die ganze Einheit darunter leiden, damit die Einheit dann Druck auf die jeweilige Person ausübt. Wolga Filatschenkova, die verurteilte Dozentin im Studierendenfall. Man muss zum Beispiel um einige Gebäudeblocks herumlaufen. Man läuft und läuft und läuft. Bei einem schwerwiegenderen Vergehen muss man dabei noch den Karton mit seinem Hab und Gut tragen. Jede nimmt ihren Karton und los geht's, solange sie wollen, bis alle umerzogen sind. Ein falsch geknöpfter Knopf, ein falsch getragener Schal, die Haare zum falschen Zeitpunkt gewaschen. Das System wirkt. Ernsthafte Regelverletzungen bleiben aus. Abgesehen von der Euphorie und der Quarantäne in den ersten zwei Wochen herrscht ein straffer Lebensrhythmus. Und man wird dazu gedrängt, das, was einem vorgeworfen wurde, doch noch zu gestehen und ein Gnadengesuch zu stellen. Mir wurde immer wieder mit Haftverlängerung gedroht, wenn ich nicht gestehen würde. Andere Mädels haben angefangen, Schuldeingeständnisse abzugeben. Es war schwer. Sie haben mir weisgemacht, jeder, der ein Gnadengesuch schreibt, kommt raus. Wer nicht, eben nicht. Dann hatte ich einen kurzen Besuch von meiner Mutter. Ich habe gesagt, Mama, schau, alle kommen raus, nur ich bleibe hier. Alle schreiben Geständnisse, aber ich will das nicht. In der Strafkolonie wird gearbeitet. Zwei Schichtbetrieb in der Näherei, 6 Tage die Woche. Wir haben gelbe Namensschilder bekommen. Gelb bedeutet politische Gefangene. Offizielle Bezeichnung? Neigung zu extremistischer Tätigkeit. Das bringt viele Einschränkungen mit sich. Du stehst dann immer in der ersten Reihe, unterwegs zur Kantine oder zur Arbeit. Die Gelben stehen immer vorne. Die Gelben haben täglich zwei zusätzliche Kontrollen. Es gibt zwei reguläre Kontrollen und zwei zusätzliche. Die Politischen sollen untereinander keinen Umgang haben. Ich wurde aus meiner Einheit versetzt, weil ich mich mit einer anderen Politischen unterhalten habe. Wie hätte ich denn nicht mit ihr reden sollen? Wir sind gleich alt, natürlich haben wir zusammen Tee getrunken. Deshalb wurde ich versetzt. In der zweiten Einheit wurden die gewöhnlichen Verurteilten drangsaliert, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe. Sie bekamen dann ihre Briefe nicht ausgehändigt. Anfangs gab es in der Einheit keine anderen Gelben. Ich war völlig allein. Kolesnikova war in der gleichen Situation, isoliert. Als Maria Kolesnikova im Januar 2022 in die Strafkolonie kommt, befindet sich Anastasia bereits eine Weile hier. Wie alle Politischen trägt auch Kolesnikova das gelbe Zeichen und hat viele Einschränkungen. Sie wird im gleichen Gebäude einquartiert wie Anastasia, jedoch in einer anderen Einheit. Ich kann mich erinnern, wie sie angekommen ist. Ich habe gesehen, wie sie an diesem ersten Tag zur Fabrik gegangen ist. Als Gelbe ging sie vorne. Sie lief so, wie ich sie bei den Demos am Anfang der Kolonne erlebt habe. Die gleiche Energie, der gleiche aufrechte Kopf, ein Lächeln auf den Lippen. Sie lächelte immer, wenn sie zur Fabrik ging. Das hat mich beeindruckt, von innen erwärmt. Später hat sie angefangen, im Hofabschnitt der Einheit Sport zu treiben. Die anderen Mädels haben sich ihr angeschlossen. Sie trägt dieses Licht in sich. Egal an welchem finsteren, schrecklichen Ort sie sich befindet. Sie hat dieses Licht mitgebracht. Wir haben in der gleichen Schicht gearbeitet. Sie näherte sich einen Schritt und nickte mir zu, während sie eine andere ansprach. Wie zufällig. Ich glaube, ihr wurde klar gemacht, wenn du mit politischen Umgang pflegst, dich unterhältst, werden es die anderen büßen. Also hat sie durch ihr Aussehen und ihre Haltung emotionale Signale ausgesendet, aber nicht gesprochen. Doch über manche Nicht-Politische, die sie mochten, hat sie Grüße an andere geschickt. Mir hat sie über eine mit mir befreundete Nicht-Politische Grüße gesandt, als die an ihr vorbeilief. Da konnte sie ihr etwas zuflüstern. Maria Kolesnikova schreibt in einem Brief an ihre Schwester Tatjana. 5. Februar 2022. Hallo, meine liebe, allerbeste Schwester auf der Welt. Wie geht es dir? Welche Neuigkeiten gibt es bei dir und den anderen? Bei mir ist alles in Ordnung. Aber ich bin krank geworden. Eine starke Erkältung. Heute bin ich wach geworden und konnte nicht sprechen. Jetzt spreche ich im Bass. Das ist passiert, als wir am Badetag direkt nach der Banja den Schnee vom Gelände räumen mussten. Das Problem ist, dass mir am Tag meiner Anreise mein Schal weggenommen wurde, weil er nur auf einer Seite schwarz und auf der anderen dunkelviolett war. Es ist aber nur schwarzes Tuch erlaubt. Und mir kein neuer Schal gegeben wurde, trotz der ständigen Minusgrade, dem Wind und dem Wetter. Morgens um 7 Uhr und um 16 Uhr stehen wir draußen, 20 bis 25 Minuten bei der Kontrolle. Ich zusätzlich noch um 10 und um 20 Uhr, immer ohne Schal. Stell dir vor. Ich habe einen Antrag gestellt. Ich sage allen Mitarbeitern bei jeder Gelegenheit, dass ich ein Tuch brauche. Zero Reaction. Deswegen bin ich krank, wie auch andere aus der Einheit. Alana Gebremariam, auch eine verurteilte Studierende. Maria trug ihren roten Lippenstift und die Vollzugsbeamten bemängelten den Kolesnikova-Kult, wenn sie so einen Lippenstift bei anderen sahen. Mal dir doch die Lippen grün an. Was soll dieses Rot? Rot. Вообще Марии, в принципе, было сложно что-то узнать, потому что когда она приехала, из ее отряда всех переселили политических, она была там одна. Es war schwierig, etwas über Maria zu erfahren. То есть все ее видели, понятно, мы видели с ней. Als sie reinkam, wurden die anderen Politischen aus ihrer Einheit verlegt. Sie blieb als Einzige. Всегда улыбалась, всегда какие-то там микрознаки там вот эти. Ich habe sie öfter gesehen als andere, weil sich unsere Einheiten auf dem gleichen Hofabschnitt befanden. Я с ней так ни разу, нет, один раз я с ней поговорила. Sie hat immer gelächelt. Sie hat immer diese Minisignale ausgesendet. Sie hat gelächelt. Ich konnte nur einmal kurz mit ihr sprechen. Es gab ein Unwetter in Hommel. Das Dach ist kaputt gegangen. Für die Zeit der Instandsetzung wurden wir in ihr Gebäude verlegt. So standen wir dann während einer Kontrolle in der gleichen Reihe. Alle wussten, dass man mit ihr nicht sprechen darf. Aber wir standen nah beieinander. Sie hat gesagt, dass sie nicht in den Sportraum darf. Ich habe gesagt, ich auch nicht. Das war unser ganzes Gespräch. Einmal hat sie guten Morgen gesagt, ich ebenso. Ich habe nicht riskiert, mehr mit ihr zu sprechen. Das wäre gefährlich für sie gewesen, für mich auch. Wahrscheinlich hätten sie mich in die Strafzelle gesteckt, das Übliche, damit sie sich schuldig fühlt. Während ich saß, dachte ich immer noch, wir werden bald freikommen. Ich dachte, wir werden bald gewinnen und alles wird gut. Alles wird sich bald klären. Als Joe Biden im April 2021 die Sanktionen verhängt hat, das war noch vor unserer Gerichtsverhandlung, da war ich überzeugt, dass wir alle bald nach Hause können. Als ich das in der Zeitung gelesen habe, war ich kurz davor, meine Sachen zu packen. Ich habe erst ganz am Ende der Haft begriffen, dass ich die ganze Zeit absitzen werde. Es ging auch um die Amnestie, auf die wir alle hofften. Im März wurden 4 Frauen freigelassen. Ich kann mich an diesen Abend erinnern. Ich habe Gänsehaut bekommen. Wir alle sind mit dem Gedanken durch die Gegend gerannt. So, jetzt, jeden Abend je 4. Wir werden alle nach und nach rausgelassen. In der Strafkolonie hoffst du immer auf ein Wunder. Мария Колесникова schreibt der Wahl einen Brief nach dem anderen. Bei mir ist alles in Ordnung. Weißt du, ich denke ständig darüber nach, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin hier an diesem seltsamen Ort der gebrochenen Realität bereits seit 5 Monaten. Fast. Das ist unglaublich. Es fühlt sich an wie ein paar Wochen. Ich schreibe an Freunde, nahe und entfernte, nach wie vor wöchentlich. Diesen Monat sind es mehr als 130 Briefe. Ich hoffe sehr, dass zumindest irgendjemand außer Papa und dir meine Briefe erhält. Tatsächlich kommen nur wenige Briefe an. Inzwischen erscheinen immer mehr politische Gefangene in der Strafkolonie. Es gab eine Entwicklung. Wir waren bereits über ein Jahr in Haft, als Frauen dazukamen, die wegen Kommentaren in sozialen Netzwerken verurteilt wurden. Das kam uns unglaublich vor. Sogar uns, die selbst unrechtmäßig verurteilt waren. Zuerst dachte ich, sie würden uns nicht alles erzählen. Sie hätten vielleicht doch an Protesten teilgenommen oder wären als Organisatorinnen im Chat aktiv gewesen. Später haben wir begriffen, dass sie wirklich nur für Kommentare in sozialen Netzwerken saßen. Im Januar 2021 wird die Kulturmanagerin und Filmemacherin Mia Mitkiewicz verhaftet. Ihr Vergehen? In 3 emotionalen Posts in einem sozialen Netzwerk bringt sie ihr Entsetzen über die brutalen Methoden der Sicherheitsorgane zum Ausdruck. Das Urteil? 3 Jahre Strafkolonie wegen Aufstachelung zu Hass oder Zwietracht. Mia Mitkiewicz? Mich haben sie 4 Monate lang gedrängt, ein Gnadengesuch zu schreiben. Ich musste täglich die ganze Einheit putzen. Irgendwoher gab es Beschwerden über mich. Deshalb musste ich putzen. Das hat immer 2 bis 3 Stunden gedauert. Dann die Fernsehzeit. In der Einheit Nummer 9 müssen immer alle dabei sein. Dann Mittagessen, Arbeit in der Fabrik. Fabrik, putzen. Später, kaum eingeschlafen, werde ich im Bett mit kaltem Wasser übergossen. Oder ich will ins Bett und finde eine benutzte Hygieneeinlage unter der Decke. Ich muss die Bettwäsche waschen. Morgens wache ich auf, meine Stiefel sind voll mit Wasser und so weiter. Das geschieht auf Anweisung der Vollzugsbeamten. Ende Mai schreibt Maria Kolesnikova. 29. Mai 2022. Neulich wurde ich gefragt, ob ich Belarus liebe und warum. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin in Schockstarre verfallen, denn ich habe nie darüber nachgedacht, warum und wofür ich Belarus liebe. Das Erste, was mir in den Kopf kam, natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich habe über diese Frage den ganzen Tag nachgedacht. Das ist doch so eine einfache Frage. Keiner fragt, ob man Mutter oder Vater liebt. Man liebt sie, weil es sie gibt. Ohne sie wären wir nicht da. Unsere Nächsten, die auf unserem Weg bei uns sind. Belarus liebe ich, weil ich es liebe. Anders kann es nicht sein. Ich vermisse dich sehr und drücke dich ganz doll. Alles wird gut. Ich bin immer bei dir, ganz nah. Deine Schwester. Im September 2022 schreibt sie wieder an ihre Schwester. Die ganze Zeit versuchen diese seltsamen, traurigen Menschen ohne Erfolg mich davon zu überzeugen, dass sich keiner an mich erinnert. Alle hätten mich vergessen. Wenn ich dann freikommen sollte, werde überhaupt niemand, der mir wichtig ist, übrig sein. Ich widerspreche nicht. Ich lächle. Ich möchte, dass ihr, du, Papa und alle immer lächelt, wenn ihr an mich denkt. So wie ich täglich lächle. Denn ich weiß, dass die Liebe stärker ist als die Angst. Die Liebe, das Gute und das Leben an sich werden gewinnen. Ihr sollt alle immer umarmen, auch für mich. Ich liebe euch alle. Das Gute wird sein. Deine Schwester. Das Leben in der Strafkolonie wird für Maria Kolesnikova immer schwieriger. Alana Gebremariam. Einmal sind wir uns im Verwaltungsgebäude begegnet. Ich habe Post abgeholt und sie stand Schlange, um einen Vollzugsbeamten zu sprechen. Ich habe mitbekommen, wie sie gestritten haben. Sehr heftig. Die Verwaltung hat nach Regelverletzung gesucht. Es ging wohl damit los, dass eins der Mädels nach ihrer Uhr gefragt hatte. Die wollte sie ihrer Mutter bei einem Videoanruf zeigen, damit die Mutter ihr so eine besorgt. Das war kurz vor der Kontrolle. Die Vollzugsbeamten haben es wohl mitbekommen. Sie haben gesehen, dass diese Frau Marias Uhr hat. Das war gegen die Regeln. Also wurde es nach oben weitergegeben. Es gab auch Fälle, wo die Kleidung nicht gestimmt hat. Am Badetag darf man abweichende Kleidung tragen, weil die Uniform gewaschen wird. Aber ihr wurde vorgeworfen, dass sie nicht die richtige Uniform trägt. Auch das gilt als Regelverletzung. Es gab noch andere an den Haaren herbeigezogene Kleinigkeiten. Am Ende waren es dann 4 oder 5. Es war also klar, sie wird in die Strafzelle verlegt. Das geschieht im November 2022. Zur gleichen Zeit werden Anastasia Bulybenko und andere nach 2 Jahren aus der Haft entlassen. Da war keine Euphorie mehr. Es war ein seltsames Gefühl. Wenn man lange sitzt, bekommt man eine leise Angst vor der Entlassung, weil sich die Welt verändert hat und du dich selbst verändert hast. Es war keine Vorfreude, sondern eher beklemmend. Was kommt, wenn ich rausgehe? Wie wird es weitergehen? Soll ich das Land verlassen oder nicht? Klar, ich war froh, aber es war ein seltsames Gefühl. Kein Gefühl von reinem Glück. Alles schmeckte wahnsinnig gut. Am Abend sind wir essen gegangen im Zentrum von Hommel. Es war so laut, es war so ungewohnt. Ich bekam Kopfschmerzen vom Lärm der Straße, den Autos. Und alles schmeckte so gut. Das hält bis heute an. Für politische Gefangene sind die Regeln nach der Entlassung strenger als für andere Straftäter. Потому что после освобождения нужно в течение 3 дней встать на учет. Nach der Freilassung hat man 3 Tage Zeit, um sich bei der Führungsaufsicht zu melden. Dort habe ich erfahren, dass ich mich jeden dritten Tag melden muss. Wenn man arbeitet, nur einmal alle 2 Wochen. Man wird also freigelassen, aber nicht ganz. Die Führungsaufsicht dauert 2 Jahre. Man sitzt 2 Jahre ab und dann ist man 2 weitere Jahre unter Führungsaufsicht, obwohl es dem Gesetz nach kein schweres Verbrechen war. Am 3. Tag habe ich ein Ausreiseverbot bekommen. Aber nach all dem wollte ich Belarus verlassen. Ende Dezember kam ein Dokument mit der Begründung für das Ausreiseverbot. Verurteilung wegen eines Verbrechens. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass man im Gefängnis sitzt. Bei der Ankunft in der Strafkolonie haben wir unterschrieben, dass für die Zeit der Haft ein Ausreiseverbot gilt. Bei der Entlassung wird unterschrieben, dass das Ausreiseverbot aufgehoben ist. Es war also ein neues Ausreiseverbot. Ich habe dagegen Einspruch eingelegt. Ich wollte auf keinen Fall illegal ausreisen. Ich wollte alle Rechtsmittel ausschöpfen. Anastasia gelingt das scheinbar Unmögliche. Sie gewinnt vor Gericht. Ihr Ausreiseverbot wird aufgehoben. Noch auf der Treppe des Gerichtsgebäudes teilt sie allen mit, dass es geklappt hat. Ich hatte das Gefühl, etwas ist faul. Ich habe meinem Freund geschrieben, das ist eine Falle. Ich habe allen geschrieben, dass ich vor Gericht gewonnen habe. Dann bin ich kurz in ein Lebensmittelgeschäft, komme raus und höre: Junge Dame, ich drehe mich um und da steht ein Mann und zeigt mir seinen Dienstausweis. Ich bin fast umgekippt. Er sagt, mitkommen. Ich frage nach dem Grund, obwohl ich verstanden habe, dass es wegen meiner Beschwerde ist. Wegen Rauchen in der Öffentlichkeit. Er grinst. Ich bin so perplex, dass ich frage, ob er das ernst meint oder sich gerade über mich lustig macht. Er: Was soll daran lustig sein? Kommen Sie mit. Ich gehe zu diesem Auto und spüre, wie meine Beine vor Schreck taub werden. Sie haben mich umzingelt, alle in Zivil. Sie fangen an, Späße zu machen. Wir würden in den Wald fahren. Wie weit? So 60 Kilometer. Als wäre ich zu irgendwelchen Perversen ins Auto gestiegen. So genau habe ich ihre Papiere gar nicht angeschaut. Ich bin wie gelähmt. Sie sind in Zivil. Sie sehen Beamten zwar ähnlich, aber sie benehmen sich wie Maniacs, die mich aus der Stadt bringen, um mich zu vergewaltigen. Sie versuchen, mir die Mappe mit den Papieren wegzunehmen. Sie fragen etwas. Aber ich habe schon Erfahrung. Ohne Anwalt werde ich gar nichts sagen. Das wiederhole ich immer wieder. Der Anruf bei der Anwältin wird nicht gestattet. Stattdessen landet Anastasia auf einer Polizeistation. Dort wird ein Protokoll wegen unsittlichen Benehmens in der Öffentlichkeit aufgenommen. Ich soll in der Nähe der Polizeistation unsittlich geschimpft haben. Ich fange an zu heulen. Welches unsittliche Benehmen? Ich weiß, dass sie zu allem fähig sind, aber so aus heiterem Himmel, davon hatte ich noch nichts gehört. Anastasia bekommt 15 Tage Haft. Das Gefängnis kennt sie schon von ihrer Haftstrafe vor 2 Jahren. Doch drin hat sich manches verändert. Ich war schon 2020 im Akrestina-Gefängnis. Damals gab es Matratzen. Einmal pro Woche durfte man ein Paket bekommen. Diesmal gibt es nichts. Nackte Metallstreben, keine Bettwäsche. Man schläft mit den Schuhen als Kissen. Keine Hygieneartikel, kaum Toilettenpapier. Zahnbürsten verboten. Mir wird nicht erlaubt, meine mitzunehmen, obwohl ich eine habe. Kein Shampoo, gar nichts. Was mich auch schockiert, bis auf mich sitzen fast alle wegen Reposts. Der klassische Fall ist ein Repost in den persönlichen Nachrichten. Ursprünglich dachte ich, man würde für Reposts auf der eigenen Seite verhaftet. Das wäre irgendwie logisch. Im Knast habe ich dann erfahren, Repost bedeutet, dass man in einer persönlichen Nachricht etwas weiterleitet. Eine Frau zum Beispiel hat ihrer Mutter einen Artikel über Polarlichter weitergeleitet. Eine andere hat eine Nachricht über den neuen Harry-Potter-Film verschickt. Seit Sommer 2021 gelten alle unabhängigen Medien in Belarus als extremistisch. Wer eine Nachricht aus solchen Medien weiterleitet, muss mit Bestrafung rechnen, unabhängig vom Inhalt der Nachricht, auch wenn es um Harry Potter geht. В принципе, большинство сидели за репосты не куда-то там на страничку в истории, нет, просто за репост кому-то из друзей. Die meisten saßen für solche Reposts, und zwar nicht in den Stories oder so, sondern in der persönlichen Kommunikation. Wie man die findet? Eine Frau hat berichtet, sie sei bei der Arbeit durchsucht worden. Ein Büro mit 100 Mitarbeitern. Alle wurden in einer Reihe an die Wand gestellt und dann wurden die Handys gecheckt. Wer Reposts in der Korrespondenz hatte, wurde mitgenommen. Wird in der Korrespondenz ein Repost gefunden, werden auch die Empfänger durchsucht. Eine furchtbare, nicht endende Kette. Anastasia soll bald wieder entlassen werden. Doch so einfach geht das nicht. Ich wurde in den vierten Stock des Akrestina-Gefängnisses gebracht. Es war eine Art Klassenzimmer. Bänke, Staatssymbolik, Wappen, Fahne, Infotafeln. Wie ein Raum für die ideologische Erziehung in der Schule. Da hat ein Herr im Sakko auf mich gewartet. Er hat sich nicht vorgestellt, obwohl ich ihn gefragt habe. Wozu brauchst du das, war seine Antwort. Dann ging das Gespräch los. Es war seltsam, denn er sprach von sich in der dritten Person. Mich nannte er Anastasia und sich selbst wir. Wer sind diese wir? Er hat mir Angst gemacht mit Sprüchen wie Anastasia hat sich nicht gebessert. Anastasia ist eine Heimatverräterin. Anastasia ist eine Schande für das Land. Anastasia hat nicht aus ihren Fehlern gelernt. Er wollte, dass ich die Hymne singe. Ich konnte sie nicht singen. Ich habe sie rezitiert wie ein Gedicht und habe dabei Zeilen durcheinander gebracht. Er hat gesagt, ich wäre durchgefallen. Anastasia kann die Hymne nicht. Anastasia, nenne den Tag der Fahne, der Hymne und des Wappens der Republik Belarus. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Feiertag gibt. Er meinte, wieder durchgefallen. Und ich solle noch etwas Zeit zum Nachdenken bekommen. Anastasias Haftstrafe wird verlängert. Offizielle Begründung? Sie habe bei der Verhaftung Widerstand geleistet und an der Kleidung der Beamten gezerrt. Die nächsten Tage verbringt sie in Erwartung eines weiteren Gesprächs mit dem KGB-Mann. Я все 15 суток эти спрашивала у всех государственные праздники. Я заучивала день милиции, день КГБ, какие-то дни армии. Die nächsten 15 Tage habe ich alle nach den staatlichen Feiertagen ausgefragt. Ich habe die Daten auswendig gelernt. Tag der Miliz, Tag des KGB, Tag der Armee. Ich wollte vorbereitet sein. Ich wäre auch bereit gewesen, die Hymne zu singen, um freizukommen. Ich hatte Albträume davon, wie ich ihm die Hymne singe und einen Fehler mache. Am vorletzten Tag hat dieser Mann dann gefragt, ob ich die Hymne gelernt habe. Ich habe es bejaht. Ich habe ohne Nachfrage alle Staatsfeiertage aufgezählt, Monat für Monat. Dann sollte ich den Namen des Ministerpräsidenten nennen. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, um Gottes Willen, werde ich jetzt noch länger hierbleiben? Dann ging es damit los, dass ich nicht wegfahren darf. Wir würden dich überall finden. Ich solle bedenken, dass meine Familie noch im Land ist. Ich habe gesagt, ich werde nirgendwo hinfahren, ich werde nichts sagen, das alles ist Vergangenheit und tschüss. Am nächsten Tag wurde ich tatsächlich rausgelassen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich freigelassen werde. Anfang Juni 2023 ist Anastasia frei. Ich wurde mit einem Koffer abgeholt. Wir sind direkt zum Bahnhof. Ich hatte eine Wahnsinnsangst. Ich habe wirklich geglaubt, was ich ihm gesagt habe. Mir wird erklärt, es gibt kein Ausreiseverbot. Ich kann fahren. Und ich denke, das ist eine Falle, dass ich an der Grenze festgehalten werde. Am Bahnhof habe ich mich umgezogen. Ich habe ein Käppi aufgesetzt. Unterwegs habe ich mich entschlossen, reichlich zu essen, für den Fall, dass ich festgenommen werde. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu essen und zu trinken. Anastasia gelingt die Flucht. Dieses Mal war es Euphorie. Allerdings dauerte die Euphorie nicht lange. Die psychischen Folgen waren schlimm. 2 Nächte lang konnte ich nicht schlafen. Ich hatte Angst vor dem Einschlafen. Es waren Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, doch das wusste ich noch nicht. Ich hatte die Vorstellung, ich bin noch im Knast und das sind nur Halluzinationen. Ich dachte, was mit mir passiert, ist nur eine Wahnvorstellung. Ein schreckliches Gefühl. Мария Колесникова geht es einige Monate zuvor ganz ähnlich. 4. September 2022. Ich fühle mich ganz seltsam in Erwartung des 2-Jahres-Datums. Manchmal bekomme ich eine Todesangst. Was ich früher erlebt und doch nicht verarbeitet habe. Seit mehr als 2 Monaten wird mir der Besuch des Psychologen verwehrt, obwohl mir versprochen wurde, ihn wöchentlich sehen zu dürfen. Das ist sehr seltsam. Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, was mit mir eigentlich passiert ist. Vielleicht ist das kein Unverständnis, sondern Unwissenheit. Sie treffen die dümmsten Entscheidungen. Wenn ich spüre, dass etwas anfängt wie eine Panikattacke, ich bin mir nicht sicher, ob es eine ist, aber es fühlt sich so an. Ich lerne selbstständig damit umzugehen. Zum Beispiel ist es ein Fortschritt, dass ich nicht mehr losrennen und schreien möchte, wenn ich einen Minibus oder Vollzugsbeamte sehe. Früher konnte ich mich kaum zügeln. Kannst du dir das vorstellen? Meine Atemfrequenz und mein Puls steigen und ich brauche etwas Zeit, um zu mir zu kommen. Was uns nicht umbringt, bringt uns nicht um. Stärker sind wir auch so. Stimmt's? Анастасия Булыбинка leidet noch immer an den Folgen der Haft. Die Worte von damals, dass sie mich überall finden würden, die haben ihre Wirkung gehabt. Ich hatte Angst, ich könnte im Kofferraum durch den Wald zurück nach Belarus gebracht werden. Ich war nur 1 Stunde von der Grenze entfernt. Diese Angst habe ich immer noch. Im Krankenhaus wurde die PTBS diagnostiziert. Seitdem bin ich in Therapie und nehme Tabletten. Lange hatte ich Albträume. Erst im Winter haben sie nachgelassen. Ich habe jede Nacht von meiner Verhaftung geträumt. Auch Alana Gebremariam wird entlassen. Kurz zuvor sieht sie Maria Kolesnikova noch einmal. Ich habe gesehen, wie Maria Kolesnikova aus der Strafzelle geführt wurde. Sie wurde buchstäblich geführt, zu zweit unter den Arm gehalten. Sie wurde in die Sanitätseinheit gebracht. Sie konnte offensichtlich nicht mehr selbstständig laufen und sie hielt sich die Seite. Zusammengekrümmt, nicht wie sonst mit geradem Rücken. Ihre Haltung nach zu urteilen und weil sie sich sehr langsam bewegte, war klar, dass sie starke Schmerzen hatte. Angeblich ist sie unter der Dusche umgekippt. Es hieß, sie habe blaue Flecken. Woher, wusste keiner. Wurde sie geschlagen oder ist sie umgekippt, weil ihr schlecht wurde? Mia Mitkevich. Kolesnikova wurde im Zellentrakt festgehalten, weil allein ihr Blick alles sagte. Es war ihr verboten, mit uns zu reden, aber ihr Blick sagte alles. Sie lief einfach lächelnd rum. Alles wird gut. Ich bin bei euch. Haltet durch. Das hat die einfach wütend gemacht. Sie wird in die Strafzelle geworfen, muss leiden, wird gequält, kommt ins Krankenhaus, kommt zurück und ihr Lippenstift ist noch kräftiger. Sie zeigt ihnen mit ihrer ganzen Gestalt, dass sie nichts von ihnen hält. Das bringt sie zur Weißglut. Seit November 2022 befindet sich Maria Kolesnikova in der Strafzelle. Ihre Schwester berichtet, was sie über Dritte erfahren konnte. Im November 2022 hat Maria über den Anwalt mitgeteilt, dass sie wohl in Isolationshaft verlegt wird. Angeblich soll sie Mitarbeiter der Administration der Kolonie grob angesprochen und unterbrochen haben. Danach wollte der Anwalt sie wieder besuchen. Aber ihm wurde abgesagt. Wir haben verstanden. Maria wird sich wohl noch in der Strafzelle befinden. Dann gab es die anonyme Nachricht, dass sich Maria im Krankenhaus für Notfallmedizin in Hommel befinde und bereits operiert wurde. Das ist ein ziviles Krankenhaus. Der Vater darf Maria später im Krankenhaus kurz besuchen. Ihm wird vorgeführt, dass seine Tochter am Leben ist. Unser Vater hatte eine Besuchserlaubnis für gerade einmal 10 Minuten. Maria hat berichtet, dass es in der Isolationshaft sehr kalt war. Sie konnte nicht schlafen. Um sich aufzuwärmen, musste sie sich ständig bewegen. An einem Tag sei sie 15.000 Schritte gelaufen. Sie hatte hohen Blutdruck und verlor einige Tage nacheinander das Bewusstsein. Die Administration habe nicht darauf reagiert. Sie habe über Bauchschmerzen geklagt. Auch darauf gab es zunächst keine Reaktion. Am Ende der Isolationshaft ging es ihr dann so schlecht, dass endlich der Notarzt gerufen wurde. Laut ihrer Auskunft wurde sie im Krankenhaus von den Ärzten gerettet. Sie sei sehr spät eingeliefert worden. Vom medizinischen Personal der Klinik sind keine genaueren Informationen zu bekommen. Wir wissen, dass den Ärzten verboten wurde, mit unserem Vater zu reden. Weder Einzelheiten zur OP noch zur Diagnose konnte er erfahren. Die Ärzte wurden eingeschüchtert. Ihnen wurde mit 6 Jahren Gefängnis gedroht, sollten irgendwelche Informationen in die Medien gelangen. Nach der Operation wird Maria wieder in die Strafkolonie verlegt. Am 15. Februar 2023 haben wir den letzten Brief von Maria erhalten. Danach gab es keinen Briefverkehr. Besuche vom Anwalt wurden nicht erlaubt. Die Begründung? Sie habe keinen Antrag gestellt. Die fehlende Kommunikation wird damit begründet, dass sie angeblich keinen Kontakt zu uns will. Sie wolle weder schreiben noch anrufen. Wir wissen, dass das unwahr ist. Es ist eine offensichtliche Lüge. Wir wissen nicht, in welchem Zustand sie ist. Weder psychisch noch physisch. Die gleiche Situation erleben auch andere politische Gefangene. Die bekanntesten sind Viktor Babarika, Serhei Tikhanovsky, Nikolai Statkevich. Am 15. Februar 2023 schreibt Maria Kolesnikova in ihrem letzten zugestellten Brief: Hallo, mein liebster und bester Papa der Welt. Wie geht es dir und was gibt es für Neuigkeiten? Mir geht es mehr als gut. Ich habe deinen Brief und Tanjas Brief bekommen. Das ist wirklich sehr cool. Eure Briefe erreichen mich besser als meine euch. Also schreibt. Denkt weniger über meine Gesundheit nach und macht euch keine Sorgen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin in Kontakt mit dem Arzt und nehme regelmäßig Medikamente, messe meinen Blutdruck und mache Tests. Ich sende einen riesigen Gruß an alle unsere Lieben, Freunde und Verwandten. Sie alle sind in meinem Herzen. Ich liebe euch so sehr. Passt auf euch auf, so gut ihr könnt. Alles wird gut. Deine Tochter. Strafkolonie der Frauen. Politische Gefangene in Belarus erzählen. Ein Feature von Inga Lisengewitsch. Es sprachen Zeynep Bosbay, Maike Jüttendonk, Franziska Krohl, Inka Löwendorf, Ilka Teichmüller und die Autorin. Ton und Technik Jean Schimschak und Tobias Wojan. Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. WDR 5.